Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei unserem großen Finale des Game of Thrones Podcasts auf Fortsetzung TV. Es ist das Staffelfinale Mother's Mercy, das wir besprechen, und zwar in großer Runde. Nicht nur, wie gehabt, Jens in Warschau und Harry in Wien, sondern darüber hinaus begrüßen wir diesmal Jenny Jecke in Berlin. Hallo. Ihres Zeichens Redakteurin bei Moviepilot und schreibt dort die fantastischen Recaps zu Game of Thrones. In gleicher Funktion ist heute unser Gast Simon Born, der bei negativfilm.de die ebenfalls fantastischen Recaps schreibt. Hallo nach Mainz, wenn ich richtig liege. Ja, Mainz ist richtig. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Die entsprechenden Seiten sind auch bei uns nochmal verlinkt und wir könnten dann direkt einsteigen in den ersten Block, in dem wir uns um das Finale kümmern wollen. Und anfangen werden wir bei Stannis. Ja, ich würde das Wort direkt mal an Jenny übergeben, die ich vor wenigen Wochen sowieso schon bei uns bei einem freudschen Versprecher auf den eisernen Thron gesetzt habe. Insofern gebührt dir heute auch die Ehre, die Runde zu eröffnen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Also ich weiß noch nicht so recht, wie ich mit dem Norden überhaupt umgehen soll, nachdem was, oder mit speziell bei Stannis, letzte Woche quasi passiert ist, in der vorletzten Folge, mit der Verbrennung oder dem Opfer von Shireen. Und insofern hat dieser Handlungsstrang bei mir sowieso von vornherein einen etwas schweren Stand nach dem Paukenschlag vergangene Woche, und für mich war es eher so ein Zeichen für das Problem des gesamten Stannis-Handlungsstrangs diese Staffel, dass es alles sehr rasch wieder zu einem Ende kommen musste mit ihm. Also er musste irgendwie für seine Tat büßen und für seine ganz fehlgeleiteten Ambitionen, die ihm alles gekostet haben, und das ging mir dann alles ein bisschen sehr schnell mit seiner den ganzen Söldnern, die davongelaufen sind in der Nacht, weil offensichtlich niemand dort Wache hält oder es auch alles Söldner sind. Man weiß es nicht. Ist ein bisschen problematisch mit den Sicherheitsvorkehrungen in seinem Camp. Und so ging es ja dann weiter. Also dieser Marsch in den Tod wird dann relativ fix abgehandelt, und dann darf noch Brienne die Richterin spielen. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil Stannis eigentlich, gerade weil er doch sehr unsympathisch ist, eine meiner Lieblingsfiguren in der Serie bisher war. Also ich bin nicht so ein Stannis-Fan, der gesagt hat, der muss jetzt auf den Thron, weil dieses Menschenverbrennen mir doch immer etwas unsympathisch war. Es war so sehr Zug von ihm, wo ich dachte, nee, das erinnert mich zu sehr an reale Gegebenheiten. Aber deswegen bin ich insgesamt sehr enttäuscht, wie sie mit ihm dann umgegangen sind, auch in dieser Episode jetzt. Das finde ich interessant. Ich habe auch quasi was Ähnliches mir gedacht, weil ich habe mich schon immer gefragt, warum ist Stannis eigentlich noch im Rennen? Ich meine, nach der Niederlage am Blackwater war ja eigentlich klar, er ist jetzt erstmal keine Bedrohung im Krieg der Fünf Könige, aber irgendwie will dieser Typ halt nicht aufgeben. Irgendwie will er trotzdem auf den eisernen Thron, obwohl ja eigentlich, das wird ja schon in der ersten Folge der zweiten Staffel gesagt, wenn sein Meister sagt, nein, die Rote Priesterin treibt ihn in einen Krieg, den er nicht gewinnen kann. Und so war es ja von Anfang an. Irgendwie war er, gut, er hatte manchmal dann so die Blutmagie von Melisandre, aber letzten Endes hatte er von Anfang an keine Chance gehabt. Aber er hat gekämpft bis zum Schluss, und jetzt ist er weg und man fragt sich, ja, erst jetzt ist er aus dem Rennen. Mir war Stannis insofern sympathisch, weil der auf diesen Job einfach nie Bock hatte. Halt, ja, meine Güte, diese Königsnummer, er ist der ältere Bruder von Robert und deswegen rückt er quasi nach, hat keinen Bock da drauf, aber weil er halt muss, macht er. Und aber begründest du das jetzt durch die Bücher oder durch die Serie? Ja, ist schwer zu trennen. Also was mich an der Serie eher zu Stannis getrieben hat, ist Davos und auch die Darstellung von Davos, weil ich der Schauspieler hat mir, glaube ich, den Davos aus den Büchern überhaupt erstmal noch eine ganze Ecke sympathischer gemacht, als er mir dort erschienen ist. Und daran hat sich auch nichts geändert. Also diese Loyalität von Davos zu Stannis, die hat für mich auf diesen Serien-Stannis definitiv abgefärbt. Davos ist ja auch der Grund, warum Stannis noch im Rennen ist eigentlich, oder? Also weil er lesen gelernt hat von Shireen. Weil er lesen gelernt hat und weil er mit der Bank verhandelt hat. Oder ja, die Bank überzeugt hat, ihn finanziell, seinen Kreditrahmen zu erweitern, ja, sagen wir es mal so. Also das ist der einzige Grund. Also ja, ich gebe euch total recht, dass Stannis irgendwie ein bisschen ein Anti-Held im besten Sinne des Wortes war. Also eigentlich gar nicht das machen wollte. Und dann aber irgendwie, ja, ich muss halt. Und ist er tot? Ich weiß es nicht. Wir waren in dieser letzten Folge viel zu viele Schnitte. Und deswegen lassen wir das, ob er tot ist, noch offen. Ich bilde mir ein, ich habe in irgendeiner Review gelesen, irgendjemand hätte noch einen Blick von ihm zur Seite gesehen. Ja. Den habe ich beim zweiten Mal sehen auch nicht bemerkt. Doch, aber das könnte auch einfach sein, dass er einfach nur so zur Seite guckt, genervt ist, oder auch, es könnte auch sein, dass es noch eine Einstellung gibt, wo Podrick dort mit seinem Beilchen steht und das dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Und es ist, wie es ist. Also es gibt, bin auch noch über Theorien gestolpert, dass er seine Söldner also absichtlich weggeschickt hat und die quasi diejenigen sind, die dann in Winterfell einreiten, wenn Sansa und Fionn runterspringen von der Mauer, weil ja, man sieht Ramsay nicht rein, nicht reinreiten. Das heißt, man könnte es so drehen, dass das zu der militärischen Strategie von Stannis gehört hat, sich hier so ähnlich wie Rob in der ersten Staffel ja ein Ablenkungsmanöver zu leisten und halt auf diese Weise quasi Winterfell einzunehmen. Aber wenn die das so jetzt verpacken in dem Finale, dann finde ich das nicht gut inszeniert. Ja. Na, ich glaube, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. So wie es inszeniert ist, ist es für mich einfach eine geschmackvolle Ablende. Er will vielleicht auch nicht seiner Richterin in die Augen sehen in seinem letzten Moment und ist vielleicht auch von der Welt enttäuscht und schaut deswegen zur Seite, wer weiß. Aber ich kann mir auch innerhalb der Serie, wie die Finals bisher inszeniert wurden, einfach nicht vorstellen, dass sie das Finale in der ersten Folge der nächsten Staffel so auf den Kopf stellen durch eine mögliche Offenbarung. Das sehe ich in der Serie bisher nicht. Ja, wäre traurig. Ja, aber ich meine, er ist ja nicht der Einzige, ne? Also wir werden auch dazu kommen, ja. Aber bei mir sind es 5 Leute, die ja eigentlich tot sind und sicher nicht alle tot sein werden. Also, wobei man muss sagen, dass immerhin 3 dieser 5 Leute von HBO offiziell für tot erklärt wurden. Also vielleicht kann man da Ach so, ja weitersehen. Okay. Aber okay. Ich fand auch, dass als Stannis tot, also er war schon irgendwie für mich dann auch überraschend, weil ich es nicht erwartet hatte. Ich dachte noch, irgendwas muss ja noch mit ihm sein, sonst wäre er nicht so lange dabei. Aber es war schon abgerundet, dadurch, dass natürlich Brienne diejenige ist, die ihm quasi den letzten Hieb verpasst und er quasi konfrontiert wird mit seinem ersten schlimmen Verbrechen, nämlich dem Mord an seinem Bruder. Und dass jetzt alles zu ihm zurückkommt, genauso wie die Abführung von Shireen. Erst anscheinend zeigt, ah ja, der Schnee schmilzt, es war erfolgreich, aber letzten Endes bedeutete das ja auch, dass die Boltons vorrücken konnten, um ihn auch dann schlagen zu können. Und natürlich er seine Männer verloren hat, wahrscheinlich auch einfach, weil er Shireen geopfert hat. Man weiß es nicht so ganz. Ja, auf jeden Fall wirkt es sehr abgehackt, so wirklich so schnell wie möglich den Stannis-Plot hinter sich zu bringen. Und dass es, also ich habe mich als Zuschauer ein bisschen betrogen gefühlt, weil es bietet sich ja an, es dramaturgisch auszubauen, dass man mitfiebert zumindest eine Weile, ob Stannis vielleicht nicht doch eine Chance hat, Winterfell einzunehmen, dass man nicht weiß, wen hasst man jetzt eigentlich mehr, Stannis oder die Boltons. Ja. Und das wird komplett verschenkt. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen, auch unter keinen Gesichtspunkten, warum man da komplett drauf verzichtet. Und ist mein wiederholter Vorwurf, der einfach hängen bleibt, dass die Showrunner, so gut sie einerseits diese 2 schwierigen Bücher jetzt in dieser einen Staffel quasi adaptiert haben und so gut sie sich teilweise dabei angestellt haben, so dilettantisch wirkt es einfach an anderer Stelle. Vor allem in der zweiten Staffelhälfte geht es halt wirklich rapide bergab qualitativ. Und dann sind halt solche wirklich abscheulichen Tricks wie, da ist Stannis seine Armee zu Fuß, Stannis ganz vorne noch ein bisschen so auf edler Ritter, zieht das Schwert, sie werden umzingelt von doppelt so vielen Reitern und Schnitt, er ist 300 Meter weiter im Wald. Ja, also ich meine, das ist einfach so billig und so, also mir fehlen einfach, wie hat er diese 300 Meter überbrückt, ja? Man sieht dann kurz, dass er dann doch eigentlich kämpferisch eh was drauf hat, Wenigstens wurde er nicht bewusstlos geschlagen. Das hatten wir ja auch schon. Ja. Das aber damals aus Budgetgründen, weil ja. die Schlacht gibt es ja und ich fand das sehr clever gelöst, sehr schön damals. Aber ist das, läuft das hier nicht auf dasselbe hinaus? Also, dass sie das Finale nicht nochmal mit einer Schlacht nach Hartum quasi aufblähen, budgettechnisch? Also wird dann dezent weggeschnitten? Ja, vor allem, sie hatten ja zwei andere Szenen mit viel Komparsen. Also ja. da ist das Geld eh geflossen. Ja, es waren auch nicht wenige Komparsen, die hier in Uniform zu Fuß zwar, aber die galt es trotzdem alle auszustatten und das war sicher auch nicht billig. Dramaturgisch ist es billig, nicht in der Inszenierung ja. und auch nicht in den Visual Effects. Also da legen sie ja jedes Jahr immer noch eine Schippe drauf. Mit immer mehr Effekten und auch die Kosten ist HBO willens zu tragen. Also es ist, ja, ist wirklich schwer, von der Seite das hinzukriegen. Macht es, glaube ich, aber auch logistisch so anspruchsvoll, dass, und weil die Hauptautoren hier auch als Showrunner dafür die Verantwortung tragen, sind die da drin eingespannt. Und ich glaube, das sind so langsam einfach die Verschleißerscheinungen, die dabei auftreten bei diesem Multimillionen-Dollar-Geschäft. So ist ein bisschen schade, weil der anfängliche Charme war eben auch, dass nicht alles gezeigt werden muss, dass man da clever drumherum erzählt, wie eben als, was Jenny angedeutet hat, dieser K.O.-Schlag von Tyrion kurz vor der Schlacht in der ersten Staffel. Ja, weniger ist mehr, ist der schöne alte Spruch, der sich wohl wieder mal bewahrheitet. Wollen wir direkt mal vielleicht weiterspringen zu Arya? Lass mich kurz noch erwähnen, dass das mit Brienne auch völlig scheiße war. Oh, ich gehe jetzt einfach weg, kurz bevor die Kerze leuchtet. Oh, das ja, stimmt. Wollte ich nur noch kurz sagen. Und dann haben wir ja noch Sansa und Theon, ne? Nicht vergessen. Ja, den Return of a Jedi-Gedächtniswurf in den Abgrund. Dann gehen sie noch weiter nach oben, schauen eine Mauer hinunter, wo unten nichts ist. Die Mauer ist auch nicht irgendwie abgeschrägt, dass sie irgendeinen Legolas-Skateboarding-Trick machen könnten. Also springen sie hinunter und sind tot? Fragezeichen. Sollten tot sein? Sind gemeinsam in den Tod gesprungen? Mir Na, eigentlich ist ja auch alles geschmolzen. Das war, dann müssen das wir ja auch denken. Man könnte jetzt sagen, sie fallen in den Schnee, aber eigentlich müsste da alles ja, grün genau. sein. So, sie müssen tot sein, oder? Ja. Also es gibt keine andere logische Erklärung, außer sie machen einen Sherlock irgendwas. Da oder jetzt. Es kommt ein Drachen, natürlich. Warum auch immer. Ist egal. Ja, aber lieber tot als Ramsay, ne? Ja. Ich glaube, das ist ja eher die Botschaft. Und das fand ich ja so ein bisschen enttäuschend dann auch, dass wirklich, es war dann klar, ja, letztendlich Sansa in diesem Plot war nur reduziert als Leidensgenossin von Theon. Und eigentlich derjenige, der in Winterfell die Entwicklung durchgemacht hat, war Theon. Und Sansa war dann auch so ein bisschen austauschbar. Man hatte erwartet, sie würde im Winterfell was reißen, aber sie ist dann einfach nur wieder in alte Strukturen zurückgefallen, musste nochmal Sadismus durchleben und letzten Endes, mit wem der Theon da runterspringt, ist ja fast egal. Weil für Sansas Entwicklung hat das halt einfach nichts beigetragen, außer dass man Sophie Turner eine Staffel lang beschäftigt hat im Winterfell. Ja, und ja. ich meine, wenn sie tot ist, wird sie euch fehlen? Ja. Ganz ja. ehrlich. Ja. Ja, weil ich finde, nicht alle Frauen müssen, also in der Serie müssen so sein, so proaktiv, sag ich mal, wie Cersei oder Arya. Und ich finde, Sansa ist da durchaus gerade ein interessanter Typ, weil sie einen entscheidenden Punkt in ihrer Pubertät eigentlich ist. Das finde ich auch so wahnsinnig schlimm an dieser Staffel, dass ihr erster größer sexueller Kontakt, das ist sowas Weltbewegendes und gerade wenn es dann so gewalttätig passiert, wird alles übergangen, was das für sie bedeutet und so weiter. Ja. Deswegen finde ich sie eigentlich interessant, weil sie an der Schwelle zum Frausein ist. Arya ist ja noch jünger als sie und mit diesen Themen beschäftigt sie sich ja noch gar nicht. Und Cersei ist natürlich schon viel weiter und sie ist genau dazwischen, aber das wird alles nicht thematisiert. Sie ist dann immer, wenn es um Sex geht oder um sexuelles Erwachen, dann ist sie immer das Objekt, das irgendwie geschunden wird. Und das ist einfach, das ist eine riesen verpasste Chance. Und vor allem, weil es in gespiegelter Form bei Tommen ja durchaus genau thematisiert ja. wird, die pubertierende Sexualität. Und das ist, da haben sie hier wirklich versäumt, das Angebot in irgendeiner Form aufzunehmen. Also wie auch immer, die Möglichkeiten wären da gewesen und sie wurden halt einfach nicht aufgegriffen. Und es ist doppelt bitter, wenn man dann eben sieht, wofür sich die Showrunner dann Zeit nehmen, um Dinge auszuwalzen, die komplett überflüssig sind, wie eben der brutalstmögliche vorstellbare Mord an Marion Trent von seitens Arya. War das nötig? Tat das Not? Ich hab's letztes Mal gesagt, Quentin Tarantino. Ich hab's gesagt, oder? Das war schon in seiner Liga. Das war auch der Kommentar seitens der Showrunner zur Inszenierung. Aber ich meine, das haben sie ja vorher schon als in den Storyboards gesehen. Also da. Ich fand's auch erstmal, für mich war es auch erstmal zu viel. Für mich war es da schon zu viel, dass Meryn Trent noch böser geworden ist, dadurch, dass sie jetzt pädophil geworden ist. Was dann im Nachhinein mir so eingefallen ist, was vielleicht interessant war, immerhin an dieser Szene, ist, dass einerseits man halt dann diese Rache auch nicht genießen kann, denn es gab ja schon Rache-Szenen mit Arya, die man, ich finde, man hat so eine gewisse Genugtuung empfunden, als sie andere Feinde von ihrer Liste gestrichen hat, aber jetzt war es wirklich einfach so viel, dass man merkte, ist es wirklich doch die Richtung, die man für Arya will? Will man sie wirklich als diese grausame Person sehen? Und andererseits war es natürlich auch ein Spiel mit dem Erblinden, ne? Mit dem das Augenlicht nehmen, weil Arya dann das gleiche Schicksal erleidet. Sie wird dann auch ihr Augenlicht verlieren, weil sie geblendet war vor Rache. Und irgendwie dieses Sehen und Nichtsehen, das ist ja auch, das durchzieht sich ja auch irgendwie durch die Folge so ein bisschen, fand ich. In der Hinsicht war es vielleicht zu rechtfertigen, aber trotzdem, ja, für mich war es auch noch zu viel. Tolle Beobachtung mit dem Erblinden oder Blindsein. Es ist halt auch nochmal insofern schade, weil sie in der ersten Folge der vierten Staffel so schön eingeführt haben, dass sie Wert darauf gelegt hat, die Leute, bevor sie umbringt, daran zu erinnern, wen sie umgebracht haben, der ihr nahe stand und sie auf ähnliche Weise umgebracht hat. Also es war eine andere Art der Spiegelung, was eine Vendetta-Blutrache auch nicht moralisch legitimiert. Aber diese ausgestellte Brutalität, mit der sie Marin Trent erst als noch hassenswerter aufgebaut haben, um quasi den Mord an ihm in irgendeiner Form zu legitimieren auf billigste Art, ist einfach dieser Serie komplett unwürdig. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, was die sich dabei gedacht haben. Oder von wo das kommt, ob das Druck seitens HBO war, dass noch irgendwas Brutaleres reingeschrieben werden muss, wobei ich mir nicht erklären kann, wieso sollten sie den Druck aufbauen, wo sie die mit den Ratings sowieso zufrieden sein können. Wie war das im Buch oder kam das im Buch noch nicht vor? Ja, im Buch ist es ja eine andere Person, die in Braavos ist. Ja, das ist okay. Ja, die haben das alles ein bisschen durcheinander gemixt, dass quasi ein anderer quasi von ihren vielen Namen auf der Liste Braavos ist, der aber auch tatsächlich pädophil ist, was aber eher dezenter angedeutet wird, als in der Serie dann gezeigt wird. Und das ist derjenige, der den Freund von Arya, den wie heißt er, der Lollen, den Jungen erstochen hat, weil er nicht aufstehen konnte. Nee, also das ist genau der in dieser ersten Folge der vierten Staffel umgebracht worden ist. Ungefähr, ja. Der Hühnerfolge war das, ne? Genau, und ja, der wäre halt eigentlich in Braavos gewesen, ja. Ja. Alles klar, okay. Ja, Jenny, hast du noch was da hinzuzufügen? Ja, also die Brutalität ihres Mordes, war für mich per se, also an sich kein Problem, sondern eher, wie du schon gemeint hast, wie es legitimiert wird. Ich denke, da haben die Showrunner auch eine Chance verpasst, um wirklich mit dem Rache-Thema das irgendwie zu hinterfragen, weil sie es für den Zuschauer ja in zwei Folgen einfacher gemacht haben, ihn zu hassen und auch sterben sehen zu wollen. Das ist das eine Problem. Dadurch verwandelt sich dieser, also ich war auch nicht dadurch wirklich abgestoßen, vielleicht gucke ich auch so viele brutale Filme, aber durch ihre Tat, sondern man hat wirklich gemerkt, wie es auf diese Pleasure an der Gewalt, auf diese Lust hin inszeniert wird. Immer noch mehr Blut, immer noch mehr. Und so war jedenfalls mein Gefühl. Und was mich aber wirklich an diesem Mini-Handlungsstrang gestört hat, ist, dass sie vorher aus den Szenen, wo seine Pädophilie angedeutet wird und dann später auch sein Sadismus, dass sie da solche Spannungsmomente rausgeholt haben. Das heißt, die Szenen sind ja beide sehr ähnlich. Welche wird er jetzt auswählen oder wie jung muss sie noch sein? Und so bei so einem Thema, in so einer Serie, die solche Probleme hat, sowieso mit Frauen und Mädchendarstellung und allgemein. Und dann in der nächsten ja auch, welche wird jetzt wie laut schreien und dann wird die nächste auch schreien. Und das sind so Spannungsmomente, wo ich den Vorwurf verstehe, warum manche Kritiker Game of Thrones halt als eine Serie beschreiben, deren Spektakel aus Sadismus entsteht. Manchmal kann ich das nicht nachvollziehen, aber in solchen Szenen absolut. Vor allem, weil der Sadismus ja dann in der puren Lust an der Gewalt gipfelt dann. Ist nicht von der Hand zu weisen. Und spätestens in dem Moment, als Arya um Meryn Trant so rumgegangen ist, das spiegelt ja im Prinzip auch das Trial by Combat zwischen dem Mountain und Oberyn. Ist ja dann auch unschön, wenn man dann das nicht aufgreift, dass man sich durchaus in Gefahr begibt, wenn man sich so ja überheblich zeigt. Ist es verschenkt einerseits, wenn man schon das so inszeniert und die ja widerwärtige Pädophilie von Meryn Trant so ausufernd zu thematisieren bei den beiden letzten Folgen. Also die haben beide zu viel Screentime bekommen, die an anderen Stellen mehr vonnöten gewesen wäre. Also schade, dass darauf so viel Sorgfalt verwendet wird, wo es an anderer Stelle nötiger wäre. Traurig. Und obendrauf ist es ja auch noch so eine, ich meine, dass Gewalt ausgeübt wird, ist ja immer das eine, aber es ist halt besonders, wenn es Kinder ausüben und wenn Kinder irgendwie so eine Art Reifeprozess durch die Gewalt erleben. Weil ich meine, Arya ist ja jung noch, ist noch ein Kind oder ein sehr junges Mädchen. Und das erhöht vielleicht den Punkt, den Jenny vorher angesprochen hat, noch einmal. Was ich mich ja gefragt habe, wie hat Arya es eigentlich geschafft, dieses Gesicht aufzulegen? Also ich meine, sie sieht ja nur, wird ja nur in den Raum eingeführt und schon hat sie quasi schon die Hälfte der Skills eines Faceless Man und kann schon andere Identitäten mehr oder weniger annehmen. Das war's. Also das war's. Diese Fragen habe ich schon lange aufgegeben zu fragen bei den Faceless Man. Puh. Also wenn ich hätte wählen müssen, welche der beiden Stark-Schwestern sich vor dem Spiegel besser zurechtmachen kann, hätte ich wahrscheinlich nicht auf Arya getippt. Aber so kann man sich irren. Aber was sollte bitte dieses Face-Off bei Jacken? Ich meine, macht das das Gesicht nicht dicker oder pausbäckiger zumindest, wenn man so viele Gesichter trägt? Und wieso können Gesichter doppelt sein? Das hat mich ein wenig an das Finale von Eine Leiche zum Dessert erinnert. Ja, ja. Danke. Mit Truman Capote und so weiter und so fort. Also ja, ich konnte die Szene leider nicht ganz ernst nehmen. Ja. Oder Mission Impossible 2, da hatten sie ja auch immer diese ganzen Gummimasken. Ja, oh Gott. Vor allem fünf übereinander, ja, ich erinnere mich. Und dann steigert es sich auch noch so am Star Wars Höhepunkt, wenn er dann das letzte Gesicht, was Arya sieht, ihr eigenes ist, wie Luke dann, als er den Fake Darth Vader im Imperium schlägt, zurück umbringt, auch sein eigenes Gesicht sieht, um eine Erkenntnis zu bekommen. Das fand ich auch so ein bisschen zu klischeehaft. Ja, und wie schon mal gesehen. Ja, genau. Aber es ist noch geheimnisvoll genug, dass wir drüber reden. Ja. Und dass wir echt keinen Plan haben, was hier eigentlich abgeht. Ja. Oder? Ich meine, also Mission erfüllt, Herr Martin. Ja, only death can pay for life. Ergibt in dem Sinn ja Kontext ja auch überhaupt keinen Sinn, ne? Nö. Vor allem, weil sind dann alle faceless Menschen die gleichen Leute? Oder das ist ja, ach was. Ja, das ist das Spannende. Eigentlich geht es ja eher darum zu zeigen, dass es halt überhaupt keine Menschen gibt. Also die faceless Men sind ja Leute, die keine Identität mehr haben. Und diese, was wir ja gewohnt sind, halt einfach die Verbindung von Identität und Gesicht, von eben Äußerem und Inneren, dies ist ja bei denen komplett aufgehoben. Es wird ja immer betont, es gibt keinen Mann, der Hakenkwa heißt. Das war jetzt einfach nur nochmal die Visualisierung davon, dass man wirklich sagt, ja, vielleicht war das wirklich nicht der gleiche Typ, den sie damals auf der King's Road getroffen hat. Vielleicht doch. Es wird betont, dass es keine Rolle spielt. Und das ist halt interessant, weil das ist genau das, was Arya nicht lernen kann, sich selbst aufzugeben. Ja. Gut zusammengefasst. Was wir aber auch nicht wollen, weil sonst wäre ihre Handlung vorbei. Ne? Ja, ganz genau. Ja, aber sie könnte glücklich und zufrieden in Bravos leben Das und gibt's Austern nicht. verkaufen zum Beispiel. Glücklich und zufrieden leben Das darf geht nicht. nicht sein in Herrn Martins Welt. Lassen wir den Martin an der Stelle vielleicht raus. Da ist es, glaube ich, deutlich besser gelöst. Auf jeden Fall der Dorn-Plot, womit wir an der schlimmsten Stelle Oh angelangt Gott. sind. Aber ich fand, es war nochmal so der letzte Tropfen, der es nochmal so ein bisschen, für mich nochmal ein bisschen verschlimmert hat, so ein bisschen, weil ich einfach diese, also mich hat es aufgeregt. Erstens, dass Elaria es quasi geschafft hat, Doran Martell zu besiegen. Weil er hat ihr ja verzieht, also er hat sie ja ihr eine zweite Chance gegeben. Und jetzt hat sie da trotzdem ihre Rache nehmen können. Sie hat quasi ihn ausgespielt. Was einfach, fände ich, dem Doran in den Büchern niemals passieren würde. Genau. Und andererseits, was ist das denn für eine dumme Idee, die Myrcilla zu vergiften, wenn auch der Tristane auf dem Schiff ist? Weil dessen Leben ist er jetzt, also ich meine, wenn er Glück hat, wird er noch eine Geisel. Und vor allem die ist auch die Frage, komm, ich habe mir schon vorgestellt, wie das Schiff, als es wegsegelt, so die Handbremse anzieht, Rückwärtsgang einlegt und nochmal die beiden dann vom Schiff steigen sollen. Was war denn das hier eben? Hä? Also das, Gegengift, aber pronto. ja, genau. Das war so, und es hat auch die schönste Szene in der Folge zerstört, nämlich diesen Moment zwischen Jamie und seiner Tochter, wo sie ja, dieses kurze Familienglück hatten. Oh ja. Der einzig helle Moment fast wirklich in der Folge, und dann wird der nochmal wirklich ins Gegenteil verdreht. Und vor allem der erste Moment, wo mal das richtig greifbar wird, wie sexuell progressiv Dorn das wirklich ist. Es ist wirklich so, als hätte Dorn auf die Gäste abgefärbt. Und das wird diese Beiläufigkeit, dass das für Myrcella keine Rolle spielt, wer ihr Vater ist, sondern dass sie das damit problemlos leben kann, das ist so schön. Und nur um es dann gleich wieder kaputt zu machen, Ja. ist. Ah. Sinnlos. Es ist genauso sinnlos wie den Marin Trent nochmal zu zeigen in seiner Pädophilie. Es ist einfach sinnlos, wenn danach gleich sie wieder drauf geht. Wobei auch hier wieder ein schöner Schnitt war und sie das quasi offen lassen. Ich weiß Ja. nicht. Ist das denn normal in Dorn, dass sich da zum Abschied auf den Mund geküsst wird? Weil ich habe mir die ganze Zeit gefragt, so, das sind jetzt die Sand Snakes und eigentlich weiß doch jeder, dass die Leute vergiften. Und hier ist die Frau, die sie küsst, die sie vorher umbringen wollte am liebsten. Und alle so, ja, machen wir, machen wir. Also was soll da? Ich meine, ich verstehe Elaria innerhalb der Serie. Da könnte ich durchaus nachvollziehen, dass sie gar nicht so weit denkt, was mit Tristan oder so passieren würde. Weil Ja. sie scheint ja so verzehrt von ihrer Rache, dass völlig egal ist, ob Verwandtschaft draufgeht oder das Land oder was weiß ich in einem Krieg. Aber allein die Idee, dass sie so offensichtlich da den Abschied vorbei, weil das erste, was ich mir gedacht habe, war, ja, Gift. Okay, da geht das jetzt also hin. Und das ist so, also in sich ist es doch einfach nicht stimmig. Die Welt, die sie erschaffen, da weiß doch jede Figur, dass sie mit Gift hantieren. Bronn haben sie eine ganze Szene darüber nur gemacht. Also bitte. Und dann war auch noch Bronn, derjenige, das erzählt von einem Gift, auch noch das Giftlied singt, wo das besungen wird, dass die ihre Klingen vergiften, wird geschnitten, kommt selber nicht auf den Gedanken. Und dass Ilaria überhaupt die Sand Snakes involviert und einbezogen hat, um was? Myrcella zu entführen, um sie dann zu vergiften? Ich meine, das hätte sie doch gleich machen können. Also die Abkürzung, ich Ja, meine, gleich Jamie und küssen. Bronn, genau. Ja, die essen dreimal am Tag miteinander, oder? Ich meine. Ja, Ja. hier Tröpfchen fertig, Sache erledigt. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass die das so auswalzen und dann krampfhaft versuchen, drei Figuren, weitere Figuren einzuführen, die dem Null gerecht werden und lassen Alexander Siddig mit den paar Sätzen. Ich meine, der Mann kann mehr und vor allem Ja. ist Doran eine so wunderschöne, Ja. wundervolle Figur in den Büchern. Ich hätte so drauf gehofft, diesen Mann in diesen Watergardens sitzen zu sehen, wie er Kindern beim Spielen zuguckt, wie es in den Büchern ist, weil er eben so viel damit verbindet, weil ihm dabei eine Erkenntnisse gekommen sind und der halt einen sehr relaxten Stil hat, der in seiner Relaxedheit dann eben auch sehr an Oberyn erinnert hätte, hätte man ihm in irgendeiner Form Screentime gegeben und nicht nur in diesen Rollstuhl gesetzt. Von dem nicht mal klar ist, warum sitzt der Mann im Rollstuhl? Als Buchleser weiß man's. Und hier hat man keinen Schimmer, warum dieser gut aussehende Mann, der selber Doktor ist oder mit dem man einen Doktor in Verbindung bringt, zumindest wenn man ein gewisses Alter hat, dann, oh, es ist so viel verschenkt an dieser Figur, an diesem Plot, das ist einfach nur traurig. Ja, die Akzente wurden auch einfach falsch gesetzt, also sie hätten, glaube ich, wenn sie sich auch auf die Tochter von Doran konzentriert hätten und die vielleicht mehr stärker gemacht hätten, denn das, was sie in den Büchern mit Marcella vorhat, ist halt auch wesentlich interessanter, als einfach nur sie umbringen zu wollen, weil sowieso jeder jeden umbringt in Westeros. Und halt auch wirklich Doran, ich meine, dieser Mann arbeitet ja auch schon seit Jahrzehnten an seinen Plänen. Und das wird so am Anfang angedeutet, dass vielleicht da noch mehr steckt hinter diesem Mann. Aber dann hat mir dann auch wirklich so ein kräftiger Schlussmonolog gefehlt oder irgendwie so eine kleine Erkenntnis, dass man ihn nicht unterschätzen darf. Weil noch jetzt, gerade jetzt nach dem Ende, würde ich ihn schon als irgendwie schwachen Herrscher ansehen. Weil er hat's nicht geschafft. Er wirkt ja auch so kränklich und im Hintergrund und niemand hört auf das, was er sagt. So kommt er in der Serie rüber. Ja, leider. Das ist, und aber die andere Facette fehlt. Das ist ja seine Columbo-Trick so ein bisschen auch. Und das fand ich sehr schade. Das war auch sehr verschenkt. Da hoffe ich halt mehr, dass jetzt in der 6. Staffel da, dass sie da mehr in diese Richtung gehen, der Figur mehr gerecht werden. Ja, es gibt wohl eine Szene, die dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Also weil es zumindest Set-Fotos gab von einem Dorn-Set in Spanien, wo jemand verhüllt war, um eben nicht erkannt zu werden. Und diese Szene ist uns vorenthalten geblieben und die hätte Doran in einem anderen Licht erscheinen lassen und darauf darf man wahrscheinlich auch ein Jahr warten. Und es ist halt wirklich schade, weil wenn man den... Du meinst, bis die Blu-ray erscheint, oder was? Nee, nicht bis die Blu-ray erscheint, sondern bis die nächste Staffel anfängt, weil vorher... Oh Gott, Doran noch einmal. Weil sie... Man kann ja gerne Cliffhanger machen, also in dem Fall wohl auch, weil die HBO die 5. und die 6. Staffel zusammenbestellt hat. Insofern wussten sie, dass sie das problemlos machen können, mal auf so einem Cliffhanger aufzuhören. Das heißt einen. Ja, stimmt. Aber man hätte damit, mit dieser Andeutung oder mit dieser Szene, die da fehlt, schönes Material den Fans mitgeben können, worüber sie ein Jahr lang, 10 Monate lang zumindest spekulieren können. Und jetzt sitzt man halt ohne das da und denkt einfach nur, was für ein Trottel. Naja, nein, nicht Trottel, aber halt, was für ein sinnloser Mensch. Also sinnloser Charakter. Ist Trottel, schade. Ist ja ein bisschen böse, aber... Niemand kann so schön Trottel sagen wie ihr in Österreich. Das ist richtig. Ja, damit sind wir eigentlich schon in Meereen und beim Erklärbär Dario, der wie in einer tollen oder in irgendeiner deutschen Serie mal schön ausspricht alles, wer wofür geeignet ist und welchen Job am besten jetzt übernimmt. Boah. Mir ist das Herz aufgegangen, endlich mal jemand, der gescheite Managemententscheidungen trifft. Und dann ist es ausgerechnet der gekaufte Söldner, der außer Kämpfen und Sex nichts im Schädel hat. Also ich meine, wenn das keine Wow-Überraschung war, dann weiß ich nicht was. Hat mich mehr geschockt als Sansa und alles andere. Oh, da kommt aber noch eine ganz andere Theorie auf dich zu, nächste Staffel. Dass er einen Master in Business Management hat, oder was? Ja. Abendschule. Abendschule. Ja, oder Second Son. Ne? Alles möglich. Second Sons Privatuniversität. Ja, genau. Nein, vor allem, was ist mit Tyrion? Ich meine, der stürzt sich doch auch gleich in so eine Ehrenmission. Oh, ich muss meine Königin retten. Der kennt sie gerade mal 5 Minuten und ist auch wesentlich gescheiter, aber verhält sich schon genauso wie Jorah. Also so, und dann sagt ihm einer, Gott sei Dank, du hast politische Skills, du bleibst da. Und glaub, da hast du 2 andere, die dir helfen können. Ach Gott. Ich glaube, Tyrion will einfach nur zu dem Drachen und mit dem spielen. Ja. Also ich wäre mir sicher gewesen, dass sein erster Weg, als Danny weg war, wäre zu irgendeinem Weinfass gewesen. Und hätte ich überzeugend gefunden. Ich war mir sicher, dass der so missmutig in der Arena saß, weil er keinen Wein hatte. Ja. Weil ihm Danny das immer schön weggenommen hat und... Jetzt sitzt er halt immer schon schön ein paar Stufen höher und sie inszenieren die anderen halt schon ein bisschen runter. Schönes Blocking, aber ich mag solche Erklärbär-Situationen einfach überhaupt nicht. Was ich also interessant finde, ist natürlich, wie überheblich Dario dann natürlich auch mit dem Tyrion umgeht. Das ist ja der kleine Zwerg. Was kann er denn? Da kann er nicht kämpfen und... Der macht sich ja das vor, wenn er auf diese Mission mitgeht. Aber letzten Endes ist ja deren Mission, Danny wiederzuholen, so unglaublich unwichtig verglichen mit dem, was Tyrion machen muss. Nämlich er wird jetzt dieses Königreich irgendwie weiterleiten müssen. Also er ist eigentlich der Wichtigste von allen jetzt in diesem Raum. Und wird dann aber noch von dem Dario, der natürlich wahrscheinlich sich auch ein bisschen beweisen muss. Deswegen fängt er an zu reden, bevor Tyrion anfängt zu reden. Und macht aber eigentlich deutlich, dass Tyrion der Größte in diesem Raum ist. Ja, und was wollen die beiden eigentlich erreichen? Also ich meine, die Showrunner wollen die uns ernsthaft die beiden als neues Odd-Couple verkaufen, dass die ganze nächste Staffel sich die Wuchteln zuschiebt, also die Sprüche. Oder wollen sie, wenn sie Danny und den Drachen finden, was machen sie dann? Den Drachen in die Satteltasche stecken und Danny sitzt bei irgendwem anderen hinten drauf und sie reiten wieder zurück oder was? So total sinnlos. Die wissen ja nichts außer Norden. Also, ja, und ein Ring, der irgendwo fallen gelassen wurde. Ja, aber der muss ja 200 Kilometer mindestens weit weg sein. Ja. Und da ist, wenn ich die Karte richtig im Kopf habe, ein riesen Bergrücken dazwischen. Deswegen ist ja Danny rundherum gegangen, damals 3 Staffeln lang. Dario erkennt den Ring sofort wieder und weiß, das ist der Ehering. Und dann fällt Jorah ganz typisch, ganz urplötzlich aus, du, sind das hier Pferdespuren? Trapper Jorah und Trapper Dario. Ja. Aber haben sie dann bis dahin schon beide Grayscale oder wie ist das? Das hängt von der Bromance ab, die sich hier entwickeln wird. Ja, das heizt ja die Beziehung zwischen den beiden dann ordentlich auf, wenn der eine ansteckende Krankheit hat. Ich meine, wenigstens ist Jorah dann nicht mehr in der Stadt. Das ist schon besser für alle Anwesenden. Also, außer Jorah halt. Aber so was die Seuchenbekämpfung im Marine angeht. Ich glaube, wir kriegen so eine Folge mit Odd-Couple-Dialogen zwischen den beiden, ehe die da drüber stolpern. Und dann werden sie wohl Danny auch finden. Und dann gibt es vermutlich die Bestätigung einer Fan-Theorie um Dario. Und das Ganze kriegt eine interessante Wendung. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Ja, aber Moment, die können nicht in einer Folge. Das geht einfach nicht. Das geht geografisch nicht. Da sind diese Berge dazwischen. Naja, geografisch. Ich meine, die Wurmlöcher in Westeros sind ja eh bekannt. Dass man mal von der Mauer nach King's Landing reisen kann. Ja, aber dort sind keine Berge dazwischen. Und die vorher gezeigt wurden, dass sie Danny in die andere Richtung nicht überqueren konnte. Also, ich meine, das ist schon sehr mühsam. Naja. Also Littlefinger und Varys wissen definitiv, wo diese Zeitlöcher sind oder die Time Bandits-Karte, um von A nach B Wobei, zu kommen. Wobei, Varys ist jetzt Gott sei Dank wieder da, kleiner Lichtblick, ne? Aber der ist jetzt nicht unwahrscheinlich lang gebraucht, das finde ich nicht, weil ich meine, Jorah und Tyrion haben sich durchschlagen müssen und Varys konnte gemütlich in der Kutsche dahin fahren und hat sicher keinen Stress gehabt, aber... Was ist jetzt hinsichtlich der nächsten Staffel? Freut ihr euch da jetzt darauf, dass es quasi nochmal die zweite Staffel nur diesmal in Marine gibt? Also nein. Also ich mag ja die beiden wahnsinnig gern, aber irgendwie habe ich komplett Déjà-vu gerade. Und vor allem ist wahrscheinlich auch noch, dass dass es sich länger hinzieht dort, weil noch eine Belagerung womöglich aussteht. Oh Gott. Und eine Dreiecksgeschichte zwischen Tyrion, Missandei und Grey Worm. Das wurde ja auch schon sehr dezent angedeutet. Stimmt, das ist gut. Oh, das ist... Gut? Ja, das ist gut erkannt, wie, dass sie das womöglich weiter ausbauen wollen, was sie sich da angedichtet haben. Also ich finde es ja grundsätzlich wahnsinnig interessant, ich fände Marine, glaube ich, sehr interessant, so wenn man mal sehen würde, wie die Stadt so ein bisschen funktioniert mit den ganzen Problemen, die da jetzt noch über sind zwischen den Schichten. Aber ich habe nicht das Gefühl bisher, dass sich die Showrunner wirklich für die Politik in Marine so grundsätzlich über die Harpies hinaus interessieren. Also ich glaube, das wird dann vielleicht noch oberflächlicher als bei King's Landing. Und dann wird lieber die Dreiecksgeschichte gezeigt. Und das ist dann ein Albtraum. Ja. Aber ich meine, irgendwie ist das auch das Motto von Marine gewesen, so in dieser, gerade jetzt mit dem Ende der Staffel, so quasi nochmal alles zurück auf Anfang. Warum einen Schritt voran machen, wenn man nochmal einen Schritt zurück machen kann. Denn auch Danny landet ja dann quasi genau da, wo sie angefangen hat. Und du denkst dir, zurück zum Start, ist sie wenigstens immer losgegangen, konnte sie noch 4000 Golddrachen einstecken, aber wahrscheinlich nicht. Das fand ich, das war schon in den Büchern frustrierend, das ist auch irgendwie, aber vielleicht... Was macht der Drache jetzt? Ja, das ist auch eine gute Frage. Er muss sich erstmal ausruhen. Aber es ist süß, wie er sich putzt. Das hat was ja. Katzenartiges. Ich wollte es schon nicht sagen, wie er sich dann einrollt. Und dann noch so ein Knäuel aus Menschenhaut und Knochen ausspuckt. Oh, wie süß. Wobei, der ist ganz schön bedient nach 2 Speeren, die ihn getroffen haben. Ja, und 3000 Kilometern Flug, aber... Ja, also es wird schon angedeutet, dass die länger dort sind, weil so viele Kadaver quasi drin rumliegen. Aber er schläft halt in seinem Essen oder in seinem Teller. Also das ist, spricht nicht für gute Tischmanieren. Also da kann Danny definitiv nachbessern. Ja, man muss schon sagen, wenn er eigentlich von so den paar Speerwürfen schon gut verletzt wurde, vielleicht sind sie doch nicht so die besten Waffen, die Drachen. Vor allem nicht, wenn sie sich auf den Boden begeben und dann im Nahkampf gegen die Leute kämpfen wollen, statt von oben. Ja, vor allem, wenn sie so jung sind, dann sind sie noch angreifbar. Wahrscheinlich. Ja, und werden ja deutlich schnell größer. Wie groß muss man sich denn dann ausgewachsenen Drachen vorstellen? Weil das frage ich mich ja schon. Wie in der ersten Staffel, wenn Arya sich im Red Keep versteckt, im Keller, ja. Da läuft sie an diesen Drachenschädeln vorbei und sie versteckt sich in einem. Und das ist, glaube ich, noch nicht mal der größte. Also die werden, wenn nichts dazwischen kommt, werden sie verdammt groß. Und die, ich glaube, die einzig verwundbare Stelle ist bei den Großen dann quasi nur noch durchs Auge in irgendeiner Form. Augensymbolik. Ja, schon wieder. Ja, damit auf nach King's Landing, wo wohl die am besten aus dem Buch übertragene Szene stattfindet, der Walk of Shame, der hier halt vom High Sparrow als Walk of Atonement vorgestellt wird, mit sehr gut gemachten visuellen Effekten, denn Lena Headey war nicht nur schwanger, sondern ich glaube, die hat auch generell gesagt, dass sie nicht nackt Szenen spielen mag. Und die Szene war, obwohl sie nicht gesprochen hat, diese schauspielerische Leistung, was sich in ihrem Gesicht spiegelt, hat mich so sehr an dieses ihr Point-of-View-Kapitel aus dem Buch erinnert. Hut ab und bitte Emmy-Nominierung für Lena Headey. Längst überfällig. Ja, ich finde auch, es war für mich schon so der Höhepunkt eigentlich der Folge. Ich meine, es ist so viel passiert in der Folge, aber das war wirklich so eine Szene, die nochmal so herausgestochen ist, die einfach auch eine Szene, wo man wirklich, die man jetzt mit guten Gewissens gucken konnte, die halt nicht vergeigt wurde, wo man nicht dachte, das hätten sie vielleicht ein bisschen besser machen können oder da hat ihnen Zeit gefehlt, sondern hier haben sie sich wirklich Zeit genommen, hier haben sie wirklich auch, ich finde, das Innere, das jetzt in Cersei vorgeht, während dieses Walks wunderbar dargestellt, vor allem natürlich durch Lena Headey. Und ja, ich war sehr zufrieden mit der Szene, muss ich sagen. Ja, also mir ging es ganz ähnlich. Ich finde, die Szene hat all das, was den anderen, dem Gros der anderen Szenen in dieser Folge fehlt. Nämlich, sie lässt sich Zeit, sie entwickelt sich, sie nimmt einen mit und nimmt einem auch so lange mit, bis es wehtut, was zum Beispiel bei der Arya-Szene dann fehlt, bei der Gewalt, die dort stattfindet. Das, was hier passiert, das ist für den Zuschauer dazu, also da zuzuschauen, dieser Akt zuzuschauen, ist, glaube ich, viel schlimmer, als zu sehen, wie Arya irgendjemand die Augen aussticht und dreimal nochmal in die Brust sticht oder was sie da alles macht. Also allein, weil wir in Cersei drinne sind, dank Lena Headey. Das ist wirklich eine große Szene, deswegen, es versöhnt mich nicht mit dem Finale, aber ich hatte ein bisschen Angst davor, wie sie es inszenieren, aber bin dann doch sehr zufrieden. Ja, es ist so schön, dass man die Perspektive wechselt, dass die Szene, weil sie auch so lange dauert, einem die Möglichkeit gibt, seine Perspektive zu wechseln. Man kann noch erst denken, ja, endlich wird es ihr heimgezahlt, das hat sie verdient. Dann kann man denken, das ist jetzt alles, sie musste einfach darüber gehen. Ich meine, das ist ja überhaupt nichts. Und je länger das geht und je mehr sie bedrängt wird und man die Perspektive dann wechselt in sie rein, Und man sich fragt, das kann man doch Menschen nicht antun, solche Grausamkeiten ihnen abzuverlangen. Und so, wie es der High Sparrow dann auch noch gesagt hat, irgendwie The Good People of King's Landing oder so ähnlich. Das ist so heftig und ja auch an eine historische Vorlage angelehnt. Und das ist ja die Präzision, die der Vorlage von Martin entspricht. Und wenn sie sich daran halten und das wirklich versuchen, so originalgetreu wie möglich zu inszenieren, dann blüht diese Serie wirklich auf. Und in manchen Fällen, wenn sie eigene Szenen schreiben, haben die Autoren es ja auch geschafft, den Ton von Martin zu treffen. Und warum die manchmal so über die Stränge schlagen und komplett vorbei inszenieren und schreiben, ist vor allem in einem Video, was ich heute gesehen habe, wunderbar auf den Punkt gebracht, an dieser bescheuerten Textzeile mit Bad Pussy, der in Dorn gefallen ist. Ja, ja. Da gibt es ein sehr schönes Video, wo erst bei Weiss und dann bei Benioff vorgeführt wird, welche Abschlüsse sie haben. Und dann wird einfach nur dieser bescheuerte Satz eingeblendet und für einen Moment stehen gelassen. Es bringt es wunderbar auf den Punkt. Das ist auch ein sehr schöner YouTube-Kanal, auf den ich heute aufmerksam geworden bin, den packen wir in die Links. Und der überbrückt sehr schön die 10-monatige Wartezeit auf die nächste Staffel. Harry? Bin ich dran? Ja, ich habe noch immer kein Mitleid mit ihr, aber es war natürlich hervorragend gemacht. Also, wie gesagt, wenn sie da wirklich dieses, keine Ahnung, was der Fachbegriff ist, Body Merging oder was auch immer, das war Compositing. Also, ja, unfassbar gut, unfassbar gut. Vor allem, wenn ich daran denke, der einzige Film, der mir jetzt einfallen würde, wo sie das ähnlich gut geschafft haben und dann eigentlich doch nicht, war ja der Captain America, der erste, wo sie das auch gemacht haben. Mhm. Aber, und dann natürlich mein Highlight, the newest member of the Kingsguard, Mountainstein, mit diesen herrlichen lila Augen unter dem Helm. Und Cersei, so richtig, ich weiß nicht, wie heißt er in Wahrheit? Wie heißt er? Qui-Bern? Clegane, ja. Gregor Clegane. Hat sie ernsthaft Zuneigung zu ihm oder ist sie einfach nur so froh, ihn zu sehen? Auf jeden Fall, das war so richtig ein scheißegal, dass das jetzt ein untoter Zombie-Monster ist. Ich bin froh, ihn zu sehen, Blick. Das war so genial. Er hat einfach starke Arme, da muss man einfach reinfallen. Ja. Und ist 4 Meter groß. Alles ist besser als die Ansicht von Pycelle, der da auch rumsteht. Ich bin ja ein großer Cersei-Fan und ich habe ihn lieber auf den Walk of Shame geschickt. Aber ich verstehe absolut, warum sie dann den Zombie in die Arme gefallen ist. Ich kann das nachvollziehen, tief aus ihrem Innern, in meinem Innern. Was ich auch schön fand, ist, wie sie wirklich diese Szene, wie sie darauf zugearbeitet haben. Natürlich so eigentlich schon in der Serie selber, also du hast ja schon gesagt, Lena Headey macht keine Nacktszenen, aber sie haben auch bewusst wirklich Cersei niemals nackt gezeigt, also selbst in den Sexszenen, gerade in der Szene in der allerersten Folge, sie ist ja noch bekleidet das war ihr immer noch wichtig, es ist ja immer noch ihre Kontrolle, die sie hat, auch über ihren eigenen Körper, über sich selbst, und dann wird sie ja dann in dieser Szene vollkommen entblößt. Aber auch in der Staffel wird es, finde ich, gut vorbereitet. Ganz am Anfang die allererste Szene, ein Rückblick, wo wir zum ersten Mal Einblick bekommen hinter die Paranoia von Cersei, die ja diesen tragischen Grund hat, dass sie weiß, dass sie ihre Kinder sterben sehen wird. Sie wird ihre Kinder überleben. Und sie versucht, das mit allen Mitteln zu verhindern und es wird nicht klappen. Und dann haben wir natürlich dann den High Septon, der von den Sparrows nackt durch die Gassen mal getrieben wird, was auch diesen Walk of Atonement schon mal vorwegnimmt. Und auch den Sparrow, der immer wieder von dem Entblößen redet, von dem Reduzieren auf das Wesentliche und dem Zuschaustellen der Sünde. And doing the first step, ja. Yeah. Ja, genau. Das fand ich also schön, wie sich einfach wirklich alles so auf diese Szene auch hinbewegt. Und dann war sie da und dann war sie auch wirklich ein guter Höhepunkt. Gerade ein guter Höhepunkt für den King's Landing Plot. Und den Sturz quasi auch dann von Cersei auch. Mhm. Wahrscheinlich eine der spannendsten Fragen, was sie jetzt nächste Staffel tun wird. Ja. ob sie sich dadurch geändert hat oder ob sie einfach jetzt ganz brutal durchfahren wird, durch die ganze Stadt ausradieren wird. Ja, muss ja sagen, eine Todfeindin hat sie ja schon. Das ist ja diese Septa, die ähnlich wie Hodor sehr weitreichendes Vokabular hat von Confess. Jetzt neuerdings von der Macherin von Confess kommt jetzt Shame. Shame. Shame. Shame. Ich glaube, das wird die allererste sein, die Sir Robert in den Boden stampfen wird. Beziehungsweise der Clegane-Zombie. Ja. Boah, wie war das Casting? Ich meine, mit diesen zwei Wörtern. Okay. Ja, doppelt so lang wie bei dem Hodor-Darsteller. Er saß bestimmt in der Jury, hat bestimmt sein Feedback da gegeben, seinen professionellen Rat. Hodor? Ja. Ist eh besser, habt ihr den schon mal in einem Interview erlebt, den Hodor-Darsteller? Ist eh besser, wenn der nichts sagt, ganz ehrlich. Ist der nicht ein DJ? Ja, er ist ein DJ. Ich fand, das war ein ganz sympathischer Kerl eigentlich. Ja, er ist nicht unsympathisch, aber er ist jetzt nicht so die. Er kommt nicht so wie die hellste Leuchte im Kern, im Ding drüber. Es ist, naja. Oh, es war so schön in der dritten Staffel einmal inszeniert, wo er so überlegend zur Seite guckt und dann halt überlegt, Hodor sagt. Ja. Also es war sehr schön und einer meiner liebsten Momente. Nein, ist zu Recht ein Fanliebling, der Charakter. Völlig zu Recht. Ja. Und jetzt hat er ein Love Interest. Oder könnte er eins bekommen? Ja. Hodor, Shame. Hodor, Shame. Ja, dann bleibt uns noch die Wall und erstmal eine, ich würde mal sagen, halb gut inszenierte Abwandlung vom Buch, nämlich wenn Sam selber den Vorschlag macht, nach Old Town geschickt zu werden. Im Gegensatz zum Buch, wo ihn John halt selber hinschickt. Und das war konsequent und ist auch wieder schön vorbereitet, weil wir ihn ja schon lesend gezeigt haben in der Bibliothek. Und selbst Stannis durfte ja, es als positiv bewerten, dass jemand liest. Das war schön vorbereitet und ist mal ein schöner Punkt in hinsichtlich der Charakterentwicklung von Sam, sich auch zu emanzipieren von John und dessen Entscheidungen. Und halt halb gut, weil natürlich auch hier wieder dieser pubertäre Humor durchbrechen muss, mit dass sich diese beiden Männer über den ersten Sex unterhalten. Muss doch auch nicht sein. Schon wieder, nämlich, das Schon hatten wir wieder. doch schon einmal, ne? Aber jetzt sind sie beide eingeweiht, sind sie beide im Club. Das ist schon was anderes. Und ich meine, Geheimwissen, ja. die Information, dass das mit vermutlich mehreren Knochenbrüchen auch noch geht, ist vielleicht keine so schlechte für einen Lord Commander. Ja. Aber eine Frage, ist John in den Büchern intelligenter oder ist er auch so ein Trottel wie in der Serie? Er ist sogar intelligenter, weil er den Sir Alistair Thorne wegschickt in den Büchern. Na bitte, aber dann passt das doch eh in die Serie, dass es nicht er ist. Er sagt, nein, ich brauche jeden Mann im vollen Bewusstsein, dass Sam jetzt also ein Mann ist, aber kein Kämpfer, was er eigentlich meint. Also he knows nothing. Und deswegen macht es Sinn, dass nicht er den intelligenten Vorschlag macht. Und Also sie das haben es passt doch, oder? in der Serie haben sie es jetzt aber auch schön eingeführt, weil sie ja diesen John den Satz sagen lassen hier mit diesem Keep your enemies closer und Stannis so schön kontern, so, ja, das kann dann nur jemand sagen, der nicht viele Feinde hat. Ich meine, das haben sie immerhin schön eingeführt, dass sie Alistair Thorne an der Wall lassen, weil er eben auch eine eingeführte Figur ist, um es für die Seriengucker nicht noch komplizierter zu machen, als es ohnehin schon ist. Und das Defizit, sich gepflegt und schlau ausdrücken zu können, das hat Jon Snow auch in den Büchern nicht. Aber ich muss sagen, ich war tatsächlich unzufrieden, dass Sir Alistair Thorne derjenige ist, der ihn ersticht. Denn, ich meine, es ist, natürlich erwartet man es, er ist ja von Anfang an einer der größten Jon Snow-Hatern an der Wall quasi, einer seiner größten Feinde, aber er ist ja immer noch einer, der vom alten Schlag ist, ne? Er ist auch noch einer der treuen Nachtwache-Männern. Also würde ich sagen. Also Ja. ich hätte mir vorgestellt, Er guckt zu. Er greift nicht ein, er guckt nur zu. Aber dass er der Erste ist und dass er wirklich die Meuterei beginnt, das war für mich fast schon ein bisschen out of character. Gerade, weil ich gerade fand, jetzt auch in der vierten Staffel zum Beispiel, es gab natürlich auch Szenen, wo dieser Mann einem auch zumindest ja, verständlich wurde oder auch ein bisschen sympathisch. Also letzten Endes hat er auch nur seine Agenda. Und er kümmert sich ja auch um die Wall auf seine Art. Ja. Und ja gut, deswegen macht er es ja for the Watch. Aber ob dass er wirklich so eine Meuterei, ähnlich wie gegen Lord Commander Mormont damals, obwohl das natürlich andere Motive waren, aber dass er der Erste ist, der eine Meuterei anfängt, das war für mich ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, stimmt. Sympathisch fand ich ihn zum Beispiel, als er in King's Landing war, ne, um für Verstärkung für die Wall zu werben, wo er so runtergeputzt wird und dieser Situation einfach nicht gewachsen war. Ab dem Moment war er mir eigentlich sympathisch. Und ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, dass sie ihm vielleicht eine Szene ja andichten, so ähnlich wie bei The Wire, hier der eine Polizeichef von McNulty, der ihn ja auch in jeder Situation runtergeputzt hat. So ähnlich dann aber in einer Szene eine menschliche Wärme zeigen durfte, die einfach fantastisch war und so einem diesen Charakter in so einem anderen Licht hat erscheinen lassen, dass man den von da an einfach auch anders wahrgenommen hat. Ja. Und das hätte man hier einfach, die Chance hat man vielleicht vertan, weil der Darsteller einfach klasse ist und in so Momenten, wenn er sagt, und so, ne, you have a good heart and get us all killed, das geht ja schon in diese Richtung. Und deswegen ist es ein bisschen verschenkt, ihn wirklich diesen ersten Stich ausführen zu lassen. Ja, gerade auch, da die Staffel ja damit begann, dass er die Wahl verliert gegen John, aber den Verlust anerkennt. Also er geht ja im nächsten Schritt dann völlig fair vor und erkennt John als Führer an und so weiter. Und dann wird er so aufgebaut als der potenziell loyale Dude, der dann auch das Tor nach ein bisschen Bedenkzeit aufmacht, als sie dann zurückkommen mit ihrem Riesen und so weiter. Wun, wun. Und dann wird es aber wieder so offensichtlich, also trotzdem, ich glaube, für den Gelegenheitszuschauer, wenn sie irgendjemanden auswählen müssten, der den ersten Schlag ausführt, dann wäre das wahrscheinlich eher gewesen, weil man die anderen Dudes außer Olli ja gar nicht kennt. Also, dass es schon wieder langweilig ist. Also, ich finde es halt schade, wenn sie so stark an den Erwartungen dann trotzdem bleiben, dass sie an den Erwartungen an die Menschen selber innerhalb der Serie, an die moralischen Entscheidungen, die sie treffen. Der Böse ist am Ende halt böse und meutert oder so. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Du hast übrigens in deiner Review, Jenny, völlig richtig den Julius Caesar-Vergleich gezogen. So auch das Erste, was mir eingefallen ist. Auch so richtig noch, dass dann der ihn tatsächlich verrät, den letzten Stich noch so widerwillig tut und er fragt noch so, ich tu, Olli. Ja. Also Junge, warum hast du das nichts gelernt? Gut. Aber ich glaube, ich habe in irgendeiner Folge mal gesagt, bei Shakespeare zu klauen ist immer gut, deswegen lasse ich das durchgehen. Aber ja, das passt schon. Und dann, ja, er ist tot. Oder nicht? Fragezeichen. Ja, wir haben ja noch Davos und Melisandre. Die haben zwei Sätze gesagt, aber ja, gut, stimmt. Ja. Und Shireen? Das hat er gesagt, oder? Ja. Davos, das war's. Aber ich finde es übrigens auch sehr, sehr schlimm, dass Melisandre an der Mauer ist. Also das war so ein, sie muss an der Mauer sein anscheinend, weil vielleicht wird sie ja jetzt wird sie ja mehr gebraucht denn je. Aber dass sie Stannis im Stich lässt, das fand ich schon ziemlich, das war finde ich das Ärgste, weil sie ist diejenige, die ihn in den Krieg erst reingeredet hat, die ihm eingeredet hat, er wäre der Auserwählte, er würde für den Lord of Light quasi die dunkle Nacht besiegen. Und dann ist sie ist diejenige, die ihn überzeugt hat, Shireen zu verbrennen. Sie ist diejenige, die erkennt, aha, der Schnee schmilzt. Aber dann nicht Glaube genug zu haben, um mit ihm dann trotzdem in diese Schlacht zu reiten, sondern sofort beim ersten Anzeichen dann doch zu verschwinden. Das fand ich war sehr... Out of character. Das macht eigentlich... Ja, genau. Und Es war verwirrend. Es ist wirklich verwirrend, nämlich. Es ist verwirrend, weil es auch so eine Notlösung ist, so, weil... Ich glaube, in den Büchern ist sie ja die ganze Zeit an der Mauer. Ja, Shireen und, ebenfalls und die Gattin von Stannis auch. Die Mutter auch, ja. Ja. Also für mich war es nicht out of character an sich, weil sie mir in der Serie nie so vorkam, als würde sie wirklich an irgendeinem anderen Menschen auf der Welt hängen, im Sinne von, ich ziehe jetzt mit jemandem in den Untergang, einfach weil ich mir gegenüber ihm eine Verantwortung habe. Das wäre ja der Grund, warum sie mit Stannis in die Schlacht ziehen würde. Eine verlorene Schlacht. Ich seh sie eher so als jemand, der die in 5 Sekunden die Chancen abschätzt und realisiert, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt hat oder den falschen Hirsch in dem Fall, und dann geht sie woanders hin, um den nächsten zu instrumentalisieren für den größeren Kampf, den sie führt, warum auch immer genau sie Das das finde ich macht. halt, sie letztendlich, also sie lässt ja ihren Glauben an Stannis fallen. Das ist ja das, was groß ist. Also, dass sie die Loyalität zu Stannis aufgibt, ist ja weniger das, als dass sie wirklich, sie war ja von Anfang an überzeugt, dass er es ist, sonst hätte sie ihn ja nicht in diesen Krieg reingeredet. Und dass sie dann so schnell davon ablässt, das war ein bisschen zu schnell, weil es ist ja auch interessant, weil sie ist ja jetzt in einer Glaubenskrise, einer ziemlich dicken Glaubenskrise. Sie kommt ja quasi an die Mauer, wird nur gefragt, ja, und Stannis? Nee, frag lieber nicht. Und verzieht Also sich ja schon eher zurück. Sie merkt ja auch, dass sie zum ersten Mal nicht nur immer das Richtige getan hat, sondern auch vielleicht die Zeichen falsch gedeutet hat. Und das ist ja schon ein sehr großes Ding. Und das kam ja auch, das ging mir dann zu sehr unter und blieb dann so eher unplausibel. das habe ich nicht gesehen, weil sie so ein mysteriöser Charakter ist. Ich könnte mir vorstellen, sie zieht schon seit 20 Jahren durch ihr Land und denkt, wer ist denn jetzt der Auserwählte? Und ihr wollt doch gar nicht wissen, was da schon passiert ist, deswegen. Wahrscheinlich. Also sie, für mich ist sie, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie in solchen Maßstäben denkt überhaupt, dass sie ihren Glauben jemals in Frage stellen könnte, nur weil sie einen katastrophalen Fehler gemacht hat. Wenn du wirklich so in die Religion verbohrt bist, dann findest du doch ganz viele Erklärungslösungen, um dich dann fliehen zu lassen, weißt du? Also ich glaube nicht, dass da die Ratio sie so weit bringt, dass sie einsieht, dass sie einen Fehler gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass bei ihr auf eine Glaubenskrise hinausläuft, weil Melisandre so ein abgehobener, abstrakter Charakter ist, dass das wäre dann out of character, weil es würde sie ja viel stärker vermenschlichen. Dann finde ich es Ich aber glaube, nicht so gut inszeniert, weil nee, Clarice nee, van das ja. Houten bringt ja schon, also einmal ist sie so wortlos an der Mauer, wie sie kommt. Sie guckt auch schon so komisch, als dieser eine Soldat die schlechte Nachricht überbringt, dass die halbe Armee halt fehlt und die ganzen Pferde. Und dass sie dann, wie sie dann wortlos und niedergeschlagen in Castle Black einreitet, spricht halt nicht dafür, dass jemand. Ah, jetzt ist mir klar, was ich in den Feuern schlecht gesehen habe, das müsste ich so interpretieren müssen. Es hat sich auch schon angedeutet, dass John eigentlich der Ausgewählte ist und dann, ja, dann reite ich dahin. Also dann wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, das mit einer Überzeugung zu inszenieren, dass sie weiß, jetzt am richtigen Ort zu sein. Und Stannis, ja, mein Gott, halt, ja, Pech gehabt. Wieder mal im falschen Messias hinterhergelaufen. Hat die Zielsicherheit der Menschenmenge aus Leben des Brian, den richtigen Erlöser zu finden. Ja, und wer auch noch gefehlt hat an der Mauer jetzt, Ghost Ex Machina. Ich meine, nicht böse sein, aber das letzte Mal ist Ja. er richtig dahergekommen und da war es noch nicht einmal John. Der muss doch gerochen haben, der muss schon gerochen haben, als die Traitor auf das Schild gemalt haben. Und dass der nicht dazwischen fährt, ist. Das ist einfach so bequem. Das Gleiche war mit dem Drachen und mit dem Hunderl. Sie setzen es ein, wenn es bequem ist. Aber als Item in dieser Welt, das quasi irgendwelchen Gesetzen gehorcht und sei es nur Gesetzen der Logik, verwenden sie das einfach nicht. Das sind einfach irgendwelche Props, die man verwenden kann oder nicht. Das finde ich einfach so schlecht. Und ich meine, ja, wenn John sterben muss, dann muss der Hund auch sterben, logischerweise, bevor John stirbt. Wenn sie irgendwie Oder da. gleichzeitig, ja. Damit sind wir eigentlich, das ist, Entschuldigung, es ist die perfekte Überleitung eigentlich zu Ja, dem ich Punkt, dachte eh. wie es wohl weitergeht. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es sehr gut sein kann, dass mit dem wohl nicht wargenden John, weil seine Augen ja nicht weiß geworden sind wie die von Orwell oder wie hieß dieser andere? Orwell, ja. Orwell, mit dem es ja auch eingeführt worden ist, wie das aussieht, wenn jemand in seine Tiere einfährt. Wer war das? Der Wildling, der diesen Vogel gesteuert hat, der dann ja auch John im Gesicht zerkratzt hat. Ah, okay. Ne? Ah, ja, ich über die Mauer. Mackenzie Dingster, der Schauspieler. Ja, wie heißt er? Mackenzie Crook oder so? Der mit dem Auge in Flug der Karibik. Ja, weiß schon. Weiß schon. Genau, und das blieb ja bei John aus. Keine Wark-Andeutung bei John, bei dieser seiner Sterbeszene, dass er in Ghost übergeht. Und wenn das ausbleibt, ist dieser seelenverwandte Wolf auch in einer ziemlich schlechten Position. Aber das ist ja dann interessant, die Frage, wie es dann, ich meine, dass Jon Snow tot ist, haben wir jetzt gesehen, aber dass Jon Snow tot bleibt, oder besser gesagt, nicht tot bleibt, ist auch fast schon irgendwie gewiss, weil so viele wichtige Fragen auch um ihn herum ja noch nicht geklärt sind, gerade die Sache mit der Mutter, wo es ja Theorien gibt, dass er schon zu höherem bestimmt ist, dass er, ja, weitaus edleres Blut in seinen Adern hat, als einfach nur Stark-Blut. Und er wird wiederkommen, irgendwie, aber dann ist die Frage, wird er mit dem Gesicht von Kit Harington wiederkommen? Wird er als Wiedergänger wiederkommen? Uns mal eine Einsicht geben in die White Walkers? Oder wird Melisandre, ähnlich wie der Taurus von Myr, auf einmal die Fähigkeit entwickeln, mit den Kräften des Lord of Lights Menschen auferstehen zu lassen? Das finde ich, wird halt jetzt spannend. Oder er kommt mit lilanem Gesicht zurück. Ja. Die Option gibt's auch noch. Von Mountain Snow, nein, Snowstein. Snowstein ist der richtige Name. Das war der richtige Name. Schon ein bisschen angegammelt, weil Sam braucht halt länger, bis er die entsprechenden Bücher in Old Town gefunden hat. Ja. Und schraubt. Die legen John einfach so lange auf Eis, das hält ja gut. Ja. Es ist eh so kalt draußen gerade. Sam unterwegs ist ja, kann ja auch keine gute Idee sein, oder? Alleine. Das ist ja auch wieder sowas. Wie weit ist denn Old Town entfernt von ist ziemlich weit im Süden. Also Old Town wurde ja auch schon mehrfach erwähnt. Ne? Also das Schiff, auf dem Jamie und Bronn unterwegs waren, ist ja ursprünglich auf dem Weg nach Old Town. Und die neue Location, die das Production-Team in Spanien ausgekundschaftet hat, spricht eigentlich dafür, dass es nicht eine weitere Dornstadt ist, sondern sich liegt das nicht sogar Old Town in Dorn? Bin jetzt nicht so ganz sicher. Ich glaube nicht, sondern wie heißt das nächste Königreich westlich davon? Oh Gott, ich bin so schlecht in Geografie. Noch dazu in falscher Geografie. auf jeden Fall ist wohl Old Town gecastet in Spanien als Drehort. Und 20 Städte haben sich beworben. Ja. Wien leider nicht. Ihr habt doch schon hier den nächsten Mission Impossible. Das stimmt. Und Tom Cruise als Jedermann. Ja, das wäre der ist ja in Salzburg, der Jedermann. Aber was erwartet Sam? Eine Harry Potter Staffel oder? Um Gottes Willen. Das Schlimme ist ja, dass als ich das erste Buch gelesen habe, dass mich John wahnsinnig an Harry Potter erinnert hat, weil der hat ja auch das erste größere Kapitel und er ging in genau dieselbe Richtung, weil ich bin Potterhead, aber ich hasse Harry. So eine furchtbare Figur. Und Sam ist auch so. Und Sam geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Und ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt innerhalb von 2 Folgen dann vielleicht nach Old Town bringen. Und dann, wie lange soll dann seine Ausbildung gehen, wenn er über einen halben Kontinent marschieren soll? Und dann noch Ausbildungen, es gibt da einen Schnellkurs, gibt es da so Intensivkurs, 2 Wochen Meistertraining und dann. Ich wette, Dario hält ein Seminar dort. Ja. Aber ich finde, das ist auch gerade so ein interessanter Punkt, weil mich das so irgendwie auf die Theorie bringt, dass ab einem gewissen Punkt ich mir vorstellen kann, dass ein Timeskip passieren wird. Weil ich meine, der Sam ist in der Ausbildung und hat jetzt nur noch einen Wert, wenn er die Ausbildung abschließt, quasi. Der Bran ist in der Ausbildung. Arya ist in einer Ausbildung. Die anderen Figuren müssen sich jetzt erstmal auch zurückhalten oder nochmal neu sammeln. Und wenn so ein Winter einbricht, dann ist es natürlich auch eine gute Gelegenheit, um mal vielleicht ein bisschen schneller die Zeit verstreichen zu lassen. Ja, ist auch eine der Theorien, die es für die Bücher gibt, dass ein oder was lange spekuliert wurde, dass ein Zeitsprung von ein paar Jahren stattfinden müsste, was sie Ja. jetzt auch ein bisschen übergangen haben, dadurch, dass sie die vor allem Kinderdarsteller auch ein bisschen älter gecastet haben und die dann auch trotzdem noch, vor allem im Falle von Bran, aus der Rolle rausgewachsen sind im Expresstempo. Ja. Wie sie das jetzt in den Büchern lösen und also sowohl für die Serie wie auch Martin bei der Vorlage, also zumindest das nächste Buch ist ja quasi mehr oder weniger fertig geschrieben. Also, und die Showrunner haben darin Einblick, was ja im Falle von der Verbrennung von Shireen quasi durchgesickert ist, dass das ein Ereignis ist, das in den nächsten Büchern vorkommt. Ansonsten haben sie sich ja große Mühe gegeben, die fünfte Staffel im Prinzip auf dem gleichen Wissensstand zu beenden wie auch das fünfte Buch. Und das so ein bisschen mit dem Brecheisen, weil es, glaube ich, durchaus gut gewesen wäre, in ein paar Fällen vielleicht ein bisschen weiter zu erzählen und in anderen Ja. vielleicht ein bisschen weniger. Und trotzdem wird es Martin wahrscheinlich nicht schaffen, das nächste Buch vor dem nächsten Staffelstart rauszubringen. Sicher nicht. Ja, aber ich Und meine, wie soll denn das weitergehen, wenn tatsächlich nur noch die sechste und von mir aus eine verlängerte siebte oder eine zweiteilige siebte oder von mir aus eine doppelte siebte, also sagen wir noch drei Staffeln, sind 30 ja. Folgen, das kommt mir so wenig vor, vor allem wenn man halt alles das zusammen summiert. Littlefinger ist gar nicht vorgekommen, in der letzten Folge, Bran ist die ganze Staffel nicht vorgekommen, Rickon ist seit zwei Staffeln nicht vorgekommen, den gibt es ja auch noch, glaube ich, oder? Ja, Denn, so eine wichtige ich Figur noch. meine, ja, aber ich meine, der wäre auch irgendwie interessant, da gibt es noch einmal einen Stark. Ich meine, wenn die Starks die zentrale Ja. Familie irgendwie darstellen sollen, dann wäre halt interessant, zumindest zu wissen, er lebt sein Leben in Frieden. Zumindest diese Information hätte ich gern. An der Wall, hinter der Wall, Sams Ausbildung und so weiter und so weiter. Und natürlich Danny, die wieder am Anfang steht, das Ganze jetzt noch einmal macht. Na, nicht so ganz. Nein, eh nicht, aber. Ja, also ich glaube, sicher ist noch, dass Randall Tully eingeführt wird, also dass Sam auf dem Weg nach Old Town einen Zwischenstopp bei seinem Daddy macht. Er Oh wurde Gott. insofern eingeführt, dass Stannis ihn ja auch schon in der Bibliothek erwähnt hat. Ne? Bist du nicht der hier Sohnemann von diesem großartigen Dingsbumskrieger Randall Tully? Und es gab, glaube ich, auch schon einen entsprechenden Casting-Aufruf, der in die Richtung geht. Ebenfalls als mehr oder weniger bestätigt aufgrund der Casting-Aufrufe ist wohl, dass doch Die noch Eltern, ja, die auftauchen Eltern gecastet sind, oder? Beide Eltern, also nicht nur von der. Tali, ja. Ja. Aber auch die Greyjoys, Ja. ob beide verbliebenen Onkels von Fion oder nur einer davon auftaucht, steht auch noch aus. Was mich darin bestärkt zu vermuten, dass Sansa und Fion den Sprung überlebt haben. Und wahrscheinlich wäre es dann wohl, dass sie erst in Brienne laufen, die dann den Auftrag kriegt, ja, zum Ausgleich mal die verbliebenen Brüder zu suchen von den Starks und einfach weiter reisen darf. Und Fion nimmt Sansa vielleicht mit in Richtung Iron Islands, um sie dort vor dem Zugriff sowohl der Boltons als auch Littlefinger und Cersei zu verstecken. Und Und auf wir haben diesem ja Weg. gesehen, dass Papa Greyjoy ein angenehmer Zeitgenosse ist, im Unterschied zu den Boltons. Haha, Haha. vorausgesetzt, der lebt noch. Hahaha. Ja, der Egel, der Egel, der Genau. verspätete Egel. Also es kann gut sein, dass uns da das letzte Buchwissen einholt. Zumindest das Buchwissen, was wir aus den Büchern von Martin haben. Viel schlimmer ist, dass ich heute über einen Thread gestolpert bin, wie sehr das Lied von Eis und Feuer an die nordische Ragnarök-Sage angelehnt ist. Den können wir auch verlinken unter Vorbehalt und mit großer Warnung, weil es ist so gut, was da hergeleitet wird und die Verbindungen, die gezogen sind. Wer auf mögliche Buchspoiler steht und sich komplett einem Mindfuck ausliefern will, der möge diesem Ragnarök-Link, ihr wisst schon, ihr findet den Link bei uns, ja. Tja, die Frage ist aber trotzdem, wie wird die sechste Staffel danach aussehen, wenn halt eben die Buchvorlage, ja, sagen wir mal so, sie ist ihnen bekannt, aber sie ist nicht mehr so fest verankert wie die anderen Bücher. Also quasi, wie wird die Serie jetzt noch mehr auf ihren eigenen Beinen stehen können? Und inwieweit werden sie dann auch ihr eigenes Ende machen? Denn dass sie vor ihm fertig werden, ist ja jetzt schon ausgemachte Sache. Weil Ja, das das ist auch End. dann die spannende Entwicklung. Werden sie dann auch seine Raffinesse dann auch übernehmen oder seinen großen Masterplan? Oder müssen sie dann auch jetzt schon gewisse Abstriche machen? Also Abstriche machen sie ja, glaube ich, schon die ganze Zeit. Den Masterplan halten sie zumindest, was das Ende angeht, ein. Also da laufen alle Fäden wohl wieder zusammen. Und die Freiheiten ergeben sich, glaube ich, vor allem für diese siebte Staffel oder die zweigeteilte siebte Staffel. Also wäre auch meine Annahme, dass da HBO das Erfolgsprinzip von AMC Ja. kopiert, um die Oder siebte. Sopranos haben sie Oder so auch gemacht, so ein Sopranos, Kummer. Ja. ja. Dann hätten sie vor allem da wirklich die Freiheiten, weil das siebte Buch und möglicherweise achte Buch hat Martin noch nicht mal angefangen in irgendeiner Ja. Form. Und dann könnten sie wirklich deutlich freier schreiben als, ja, vor allem jetzt in dieser so halb entgleisten fünften Staffel, die aber auch wirklich eine Mammutaufgabe war, die sie vor sich hatten. Ich meine, sie haben innerhalb von einem Jahr trotz der Postproduktion von Staffel 4 auf die Reihe gebracht, diese beiden Bücher einigermaßen vernünftig zu adaptieren, woran ein der Lektor von Martin gescheitert ist. Und ja, die Plots zusammengelegt und das, ja, ich meine, so schlecht haben sie sich nicht angestellt. Vor allem die erste Hälfte der Staffel fand ich im Vergleich noch sehr gelungen und vielversprechend. Und dann, ja, fing es halt in Dorn an, völlig aus dem Ruder zu laufen. Ich glaube, das kann nur wieder besser werden, wenn die Showrunner nicht komplett verbraucht sind. Und was ich ihnen auch wünsche und in dieser Staffel gefehlt hat, war eine weibliche Perspektive und ein weiblicher Input, sowohl von Autorenseite, den sie ja in früheren Staffeln mal hatten, und zumindest auf der Regieseite Ja. ist die große Hoffnung, dass Michelle MacLaren in der Ja. nächsten Staffel zurückkehrt und die Defizite, die in den Drehbüchern sind, einfach mit ihrer brillanten Regie ausgleicht. Also das wäre mein großer Wunsch. Ich meine, sie haben es auch einfacher, weil sie jetzt auch ungefähr wahrscheinlich wissen, wie viele Staffeln sie machen werden. Das war ja auch gerade das große Problem, dass sie nicht nur gucken mussten, wie können sie jetzt zwei Bücher mehr oder weniger adaptieren in einer Staffel, um den Erzählstand einzuholen, mussten auch noch gucken, was können wir noch erzählen, was können wir noch anlegen, weil sie nicht wussten, ja, gibt es dann sie sieben und acht Staffeln, gibt es eine größere siebte Staffel. Da haben sie ja auch einfach sehr ins Blaue reingeschrieben, so ein bisschen, und dann einfach so quasi mussten sie so schreiben, dass sie mit beiden Lösungen dann auch am Ende klarkommen können, dass sie einmal mehr Zeit haben werden und einmal weniger Zeit haben werden. Und deswegen, es war halt so eine Staffel der Kompromisse, aber jetzt, wo, ja, ist meine Hoffnung auch jetzt gerade, wo sie da diesen schwierigen Übergang haben, noch von der sehr Anführungsstrichen getreuen Adaption, Buch, Staffel, Übergang zu, jetzt machen wir mal mit, bringen wir auch mal unsere eigene Variante. Und gehen unsere eigene Wege. Wir kommen am gleichen Ziel an, aber jetzt haben wir mehr Freiheiten. Dieser Übergang war halt sehr holprig in der fünften Staffel, aber ich glaube, dass es in der sechsten noch leichter für sie sein wird. Ja, glaube ich auch. Aber gerade die Hoffnung auch, dass die weibliche Perspektive reinkommt, ist auch, finde ich, auch sehr wünschenswert. Aber ich meine, ich habe gehört, dass Michelle MacLaren, die macht ja jetzt Wonder Woman, macht sie ja doch nicht, aber sie ist jetzt in Gesprächen für einen Star Wars-Film, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, aber Ja, ein Spin-off. nächsten. Genau. Aber der wird ja erst 2018 hat den 2018 kommen. Starttermin, ja. Und ich meine, hatte noch diesen Exklusiv-Regie-Deal, den zweijährigen für 2015, 2016, First Look mit HBO. Und vermutlich, wenn der ausgelaufen ist, ist dann erst der Vertrag, wenn er zustande kommt, mit Disney, Marvel, Lucas, wie auch immer, wirksam. Also sollte auf jeden Fall drin sein, dass sie bei der sechsten Staffel bei zwei Folgen zu 12 Folgen Regie führen darf. Also ich finde, man kann zum gewissen Grad begründen, warum die Staffel jetzt solche Probleme hat, oder man kann es zumindest spekulieren durch die die ganze Aufgabe, die vor ihnen stand mit den zwei Büchern und so weiter, und daraus dann schließen sicherlich, dass es in den nächsten Staffeln besser wird. Aber ich finde, die Staffel war auch für mich ein Ausdruck für die Fluchtplotwagen, die sie ergreifen, wenn sie dann auf sich gestellt sind, ein bisschen mehr. Und das hat mir dann doch eher Angst gemacht. Also insbesondere natürlich die Art und Weise, wie sie ihre Schauwerte mittlerweile verstehen. Klar, man hat so eine Folge wie Hardhome, die Schauwerte als große Schlacht versteht und so. Mhm. Aber darüber hinaus ist Schauwert bei ihnen ja doch immer noch dieses, einerseits dieses leicht infantile, wackelnde Brüste-Niveau aus der ersten Staffel noch. Da hat sich ja jetzt auch nicht so viel dran geändert. Und dann die insbesondere natürlich sexuelle Gewalt. Und das macht mir dann, also ich frage mich halt, ist das jetzt, kann man das jetzt noch auf die Situation mit den Büchern schieben, oder ist das nicht einfach bei ihnen noch irgendwo, ich weiß nicht, ob sie da ihre Blätter an der Wand haben mit, darauf greifen wir jetzt zurück, wenn wir dieses Problem haben, dramaturgisch gesehen, eine Vergewaltigung oder eine Vergewaltigungsdrohung oder einen Pädotypen, der auf kleine Mädchen steht oder einen, der sie gerne schlägt oder so. Also es sind so Muster, die sich die ganze Serie über durchziehen und die oft halt von ihnen kommen und nicht von Martin, soweit ich die Bücher kenne. Ich habe ja nicht alle gelesen. Und es kommt das definitiv macht mir dann halt, von ihnen. Genau, das macht mir eben dann doch mehr Angst, was die kommenden Staffeln angeht, weil, wie gesagt, ich habe kein Problem mit der Gewalt in der Serie. Ich verstehe Gewalt als Schauwert, kann ich absolut was mit anfangen. Also ich stehe auch auf Actionfilme und so und gucke auch Horrorfilme, ist alles kein Problem, aber die Art und Weise, wie die Serie so tut, als hätte sie einen komplexe Auseinandersetzung auch mit Gewalt und der Natur von Rache und der Natur oder der Rolle von Frauen in diesen verschiedenen Gesellschaften. Das ist für mich oft oder in dieser Staffel immer mehr zu einer Art Vernebelung ihrer eigentlichen Ziele geworden, nämlich den Zuschauer mit dieser Art von Gewalt gleichzeitig zu unterhalten und sich drin zu suhlen in dieser Gewalt. Und das ist das Problem. Ich finde Game of Thrones wahnsinnig interessant als Auseinandersetzung mit politischen Systemen, Rollen von verschiedenen Geschlechtern innerhalb solcher Systeme. Wie kann man dagegen angehen? Wie wird man die Rolle gedrängt? Alles wahnsinnig interessant. Aber bis zum gewissen Grad zweifle ich mittlerweile einfach, dass dieser Diskurs, der da stattfindet, irgendwo hinführt, weil die Serie sich immer selber unterwandert durch das Spektakel, was sie liefert. Und deswegen bin ich immer noch unsicher, ob ich dann bei der nächsten Staffel noch dabei bin oder nicht. Also, ob ich das alles für Tyrion mitmache. Doch, also wenn das zugrunde liegende Gerüst ansatzweise, so wie in dieser Theorie, an der ich mich heute festgelesen habe, entlang hangelt, und selbst wenn Martin da einfach noch einen draufsetzt, weil der muss sich noch lange nicht dran halten, das so aufzulösen, wie es die Sage um Ragnarök tut, dann ist das, gibt mir das Hoffnung, dass sie es wirklich zusammenkriegen, und die Showrunner wissen ja auch, worauf das steuert. Zu wünschen wäre den Autoren, glaube ich, wenn sie aus ihrer Comfortzone des Schreibens wieder rauskommen, sich eben nicht an diese Plotlöser, Notlösungen an ihrer Pinnwand zurückgreifen würden und sich auch nicht so ständig drin suhlen würden, wie gerade in dieser Staffel, dass die ein Foreshadowing oder Ankündigen mit doppeldeutigen Sätzen in Dialogen, die dermaßen überstrapaziert worden sind in dieser Staffel. Was weiß ich jetzt, wie Myrcella halt auch noch gesagt hat, wenn Jaime ihr diesen Anhänger umhängt und sie halt meint, und sie, ja, ich nehme den nie wieder ab. Ich meine, es ist irgendwann so platt und so vorhersehbar, wenn es wirklich in jeder Folge und in jedem Handlungsstrang auftaucht, dann untergraben sie einfach die eigene Sorgfältigkeit, die sie in anderen Handlungssträngen an den Tag legen. Und das nimmt einen dann wirklich diese komplexe Welt, mit der sie sich gewachsen gezeigt haben, die Freude daran, wenn sie das so unterlaufen. Ja, das ist auch mein Eindruck, gerade weil Game of Thrones ja gerade auch damit spielt, dass die Welt nicht in Schwarz und Weiß, Gut und Böse einzuteilen ist. Auch die Frage nach Gerechtigkeit, es ist ja alles letzten Endes ein Diskurs, es ist alles Ansichtssache, es ist sehr relativ. wer auf welcher Seite steht. Aber ich habe trotzdem Eindruck, auch wenn eigentlich die Graustufen von der Geschichte her betont werden, so wird die Serie doch sehr schwarz gemalt, gerade von den Showrunnern. Also mir fehlt dann das Weiße in dem Bild dann doch zu sehr, dass es halt kein Grau mehr ist, sondern halt ein sehr, sehr schwarzes Grau. Uns fehlen Es die ist Greyjoys. vor Greyjoy. allem Fifty fehlen Shades of halt Greyjoy. genau, die 50 Shades fehlen leider in der Ja, Serie. das, weil sie wollen das so drastisch und so intensiv darstellen, dass sie vergessen, auf der anderen Seite es ebenso zu machen und ja, zu sehr einfach nur auf das Dunkle drücken und ja, überhaupt kein Licht mehr reinlassen. Und dann noch das Dunkle dadurch auch halt eben ja, schon zum Klischee hervorheben, dass alles Gute ins Bösen ins Böse sich verdrehen muss, dass es auch erwartbar geworden ist, dass das Schlimmste, dass der schlimmstmögliche Fall eigentlich schon derjenige ist, der auf jeden Fall eintreffen wird und auch kein Plot-Device oder kein Twist mehr sein kann dadurch. Was mir jetzt noch eingefallen ist, ist eben die Ansage, die die und die eben mal gemacht haben als Showrunner, dass das Schöne an der Erzählung von Game of Thrones eben wäre, dass sie über diese 70 Folgen oder meinetwegen 80 eine Geschichte erzählen, die einen konkreten Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Dann fragen, darf man sich zu Recht fragen, wo wir eigentlich gerade sind und ob wir da nicht ein bisschen vom Kurs abgekommen sind. Weil genau dieses Gefühl, dass das Ganze auf ein konkretes Ende zusteuert, hat man jetzt, glaube ich, am Ende der 5. Staffel doch verloren. Ich fand, das war der ganz große retardierende Moment. Der einfach nochmal einen so zurück. Die freie Fahrt, die mit Staffel 4 gemacht wurde, diese Aufbruchstimmung, die wurde Staffel 5 sehr stark gebremst. Der Enthusiasmus der 4. Staffel ist erstmal ein bisschen, ja, zerschollt oder zerschellt, gestrandet. Und wahrscheinlich aber nur so als Bremsklotz oder Bremshügel, der einem halt noch ein bisschen mehr Erzählung für die anderen Staffeln möglich macht. Ja, mein Fazit ist, dass mir die Staffel fürchterlich auf die Nerven gegangen ist mit diesen ganzen Logiklücken, sind es schon gar nicht mehr. Es sind einfach so Sinnlosigkeiten. Mich hat die Gewalt nicht abgeschreckt oder die. Also ich fand diese Schockmomente, die das halbe Internet erregt haben, nicht ganz so interessant wie viele andere. Aber ich bin auch am Überlegen, ob ich mir das jetzt noch weiter antun soll. Also ich bin da schon auch am Absprung. Einfach, weil für mich ist das jetzt nicht irgendwie absehbar, dass das Ganze irgendwo hinführt. Und ich sehe, habe jetzt auch von Folge zu Folge zwar Momente, die mir einen Mehrwert verschaffen, aber es ist dann in meiner Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwie nicht mehr drin. Zeit und Genuss passen einfach nicht mehr zusammen. Und ich bin da halt am Überlegen, und wenn Sir Pounce nicht mehr vorkommt, dann ist es natürlich eine ruinierte Serie. Da braucht man gar nicht drüber reden. Ja, vielen herzlichen Dank an Simon in Mainz und Jenny in Berlin, dass ihr uns Gesellschaft geleistet habt und diesen Final-Podcast dermaßen aufgewertet habt, dass wir wahrscheinlich nicht umhinkommen, versuchen zu müssen, euch nächstes Jahr erneut dazu zu begeistern und das nicht nur zum Finale, sondern sowohl zum Auftakt wie auch zwischendurch. Also es wäre schön, das mit euch nochmal wiederholen zu dürfen. Ja, sehr gerne. Hat mir auch viel Jo. Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke auch herzlich. Ist gut, sich mal auszusprechen. Oh ja. Ja, Therapiesitzung. Ja. Wie am Ende von Hardhome einfach, ah, Stille.